Kundgabe 801. Empfangen durch Bertha Dudde am 9.3.1939. Geistiges Chaos. Weltenbrand. Messias. Vorläufer des Herrn. Unverändert wird sich an der Welt erfüllen, wie geschrieben steht, dass kein Stein auf dem anderen bleibet. Denn in diesen Tagen erlebt die Welt einen vollständigen Zusammenbruch alles dessen, was durch Jahrtausende erhalten blieb. Und es werden sich allem Althergebrachten Widerstände entgegensetzen. Es wird ein unvergleichliches Chaos bedeuten, sowohl in geistiger wie in irdischer Hinsicht. Es werden die Menschen nicht mehr zu unterscheiden vermögen, wie weit ihre Ansichten richtig oder irrig sind. Sie werden sich treiben lassen ins Uferlose, und das Ende wird sein, geistige Wüstenei. Die verschiedenartigsten Gerüchte werden auftauchen, die Wiederkunft des Messias betreffend. Und ein ungeheurer Weltenbrand treibt die Menschheit in äußerste Not und Verzweiflung. Doch es kann dieser Not sehr wohl gesteuert werden durch ungezweifelten Glauben an Jesus Christus, den göttlichen Erlöser. Wer ihn zum Führer durch das Erdenleben gewählt hat, dessen Weg geht an aller Bitternis vorbei. Und im Schutz seiner Liebe wird das Erdental mit allen Schrecknissen ihn nur schattenhaft berühren. Doch die Not wird unsagbar groß sein für alle, die den göttlichen Heiland nicht im Herzen tragen. Und das Erdenleid wird ihm untragbar erscheinen. Er wird sich quälen mit allen Wirrnissen leiblicher und geistiger Art. Und in dieses Chaos hinein wird ein Licht leuchten, das alle, die in diesem Licht stehen, mit Trost und Hoffnung erfüllt. Es wird in diesen Tagen ein Träger der geistigen Wahrheit unter euch erstehen. Er wird verkünden das Wort, und die Menschen werden mit großer Hoffnung erfüllt. Er wird ein gewaltiger Redner sein vor dem Herrn, und er wird dessen Wiederkunft ankündigen und mit allem Eifer durchdrungen von der Liebe zu den Menschen predigen das Wort, das der Herr selbst auf Erden gelehrt hat. Und er wird sein ein Vorläufer des Herrn. Doch seine Stunde wird kommen, und man wird ihn zu hindern versuchen, seine Mission zu erfüllen. Die Welt wird Anteil nehmen an seinem Los auf Erden. Sie wird zum Teil erkennen seine Bestimmung und sein Wirken im Willen Gottes. Doch zum größten Teil werden seine Vernichtung fordern, die in dunkelster Geistesnacht dahingehen. Und zu dieser Zeit wird die Erde erdröhnen. Und Gott, der Herr, wird mit eherner Stimme die Menschen warnen und mahnen, umzukehren und auf ihr Seelenheil bedacht zu sein. Und das Leid auf Erden wird Ausmaße annehmen, und daran sollt ihr Menschen erkennen, wie nahe die Stunde des Gerichtes ist. Ihr sollt in euch gehen und des Herrn gedenken, der euch diese Zeit verkündet hat, in Wort und Schrift. Amen.